Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 49. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Um Friedells Wunsch, neben Lessing immer auch Lichtenberg zu nennen, am Ende dieser Sendung wenigstens zur Hälfte nachkommen zu können, entsage ich allen Verlockungen, zum heutigen Faschingsbeginn Bezug zu nehmen und übergebe das Wort scherzlos meinem Sendungsgast Nora Sternfeld. Der Kommentarteil befindet sich etwa in der Mitte des Zuges, gefolgt vom ersten von zwei kurzen Abschnitten über besagten Georg Christoph Lichtenberg. Wie Friedells Satz über Lichtenberg und die Mädchen gemeint gewesen sein mag, verspreche ich bis zum nächsten Mal herauszufinden. Nikolai. Die Aufklärung, aus der später die revolutionäre Dogmatik hervorging, ist eine englische Erfindung. Sie geht auf Locke, ja genau genommen bis auf Bacon zurück, hat bereits in der ersten Hälfte des Jahrhunderts in England eine Reihe markanter Vertreter und erreicht ihre Spitze in der sogenannten schottischen Schule, deren Führer Thomas Reid in seinem 1764 erschienenen Werk Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense die Philosophie des gesunden Menschenverstandes begründete. Sie lehrt, dass es in der Seele gewisse ursprüngliche Urteile, natürliche Denkinstinkte, self-evident truths gibt. Diese bilden die Grundtatsachen unseres Bewusstseins, den legitimen Inhalt unserer Erkenntnis. Was an den bisherigen Systemen dem gemeinen Verstand ohne weiteres einleuchtet und konform erscheint, ist richtig. Was ihm widerspricht oder dunkel vorkommt, ist falsch. An diese Richtung schloss sich die deutsche sogenannte Popularphilosophie. Ihr Ideal war der Philosoph für die Welt, wie einer ihrer namhaftesten Repräsentanten, Johann Jakob Engel, seine Aufsatzsammlungen zu betiteln pflegte. Neben ihm wirkte eine ganze buchmachende Zunft solcher erbaulicher, belehrender, verständiger und verständlicher Volksschriftsteller. Ihr Zentrum aber hatte die deutsche Aufklärung in einer Anzahl einflussreicher Berliner Zeitschriften. Die erste von ihnen war die 1757 begründete Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freien Künste, die fast ganz von Nicolai und Mendelssohn geschrieben war und hauptsächlich allerlei steifleinene Kunstkritik enthielt. 1759 erschienen die Briefe, die neueste Literatur betreffend, die auf einem viel höheren Niveau standen, denn ihr Verfasser war anfangs der junge Lessing, der hier in seiner scharfen Polemik gegen Wieland, Gottsched und die Franzosen und seiner warmen Parteinahme für Shakespeare die Grundlinien seiner ästhetischen Weltanschauung bereits ziemlich deutlich enthüllte. Das Jahr 1765 ist das Geburtsjahr der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, die volle 40 Jahre bestand und während dieses Zeitraums das literarische Urteil des gebildeten deutschen Mittelstands in sehr nachhaltiger und vorwiegend nachteiliger Weise bestimmt hat. Ihr Herausgeber war wiederum Nicolai, ein braver und kenntnisreicher, kluger und schreibgewandter Mann, der als Abkömmling einer angesehenen Buchhändlersfamilie, eine Art Mischung aus Kaufmann und Literat, eine bemerkenswerte Begabung im Exponieren und Exploitieren geistiger Strömungen zu entwickeln wusste, aber andererseits durch seine Plattheit und Rechthaberei, die sich auch in der eigenmächtigen Redaktion der eingesandten Beiträge sehr widrig bemerkbar machte und durch den engstirnigen Rationalismus, mit dem er alles verfolgte und verhöhnte, was er nicht kapierte, und das war ziemlich viel, zu einem weltberühmten Schulbeispiel der hochmütigen und geistfremden Beckmesserei geworden ist. Schon zu seinen Lebzeiten war Nikolait ein empfindliches Schimpfwort. Gleichwohl möchten wir bei der anhaltenden großen Nachfrage nach Themen für literaturhistorische Doktorarbeiten und dem relativ geringen Angebot an noch nicht völlig ausgeweideten toten Skribenten der Aufmerksamkeit ehrgeiziger junger Seminaristen eine Ehrenrettung Nikolais anempfehlen. Nikolai ist der echte Berliner, logisch, sachlich, zumindest stets voll gutem Willen zur Sachlichkeit, sehr misstrauisch gegen alle Phrase, Fantastik und Charlatanerie, sehr solid, sehr fleißig, für alles interessiert und von stets wacher Spottlust, die aber von der berlinerischen Art ist und daher fast immer einen vernünftigen Kern hat. Freilich vereinigte er mit diesen löblichen Eigenschaften seiner Landsleute auch in hohem Grade deren Schattenseiten. Aber diese sind so oft und eingehend zum Gegenstand schärfster Kritik gemacht worden, dass sie selbst für eine Promotionsschrift kein genügend originelles Thema mehr abgeben dürften. Mendelssohn. Was Moses Mendelssohn anlangt, so würde man sich irren, wenn man glauben wollte, dass sein Judentum für ihn eine wesentliche Hemmung bedeutet habe. Es gehörte damals in der gebildeten Gesellschaft zum guten Ton, fremde Völker und Glaubensbekenntnisse als ebenbürtig anzusehen. Zudem empfand man es als willkommene Bestätigung der Aufklärungsideen, dass sich zu ihnen der Angehörige einer Rasse bekannte, die zu jener Zeit in viel höherem Maße als heute eine von der übrigen Kultur abgeschlossene Welt repräsentierte und war überhaupt geneigt, die Tatsache, dass ein Jude zu den deutschen Schriftstellern zählte, zu überschätzen, indem man den Seltenheitswert mit dem Realwert verwechselte. Im Übrigen aber muss bemerkt werden, dass Mendelssohn als Charakter eine durchaus honorige und fast rührende Erscheinung in seinen Schriften nicht nur die seichteste Aufklärungsphilosophie betrieben hat, sondern auch das Judentum niemals abgestreift hat. Die Religion meiner Väter, sagt er, weiß, was die Hauptgrundsätze betrifft, nichts von Geheimnissen, die wir glauben und nicht begreifen müssten. Unsere Vernunft kann ganz gemächlich von den ersten sicheren Grundbegriffen der menschlichen Erkenntnis ausgehen und versichert sein, am Ende die Religion auf eben dem Wege anzutreffen. Hier ist kein Kampf zwischen Religion und Vernunft, kein Aufruhr unserer natürlichen Erkenntnis, wider die unterdrückende Gewalt des Glaubens. Er lässt an dieser und zahlreichen ähnlichen Stellen keinen Zweifel darüber, dass er das Judentum für die wahre Vernunftreligion hält, die er versteckt gegen das Christentum ausspielt. Und während er auf die christlichen Zeremonien mit lächelnder Überlegenheit herabblickte, hielt er die absurdesten rituellen Vorschriften seiner eigenen Konfession mit peinlichster Genauigkeit. In ihm erscheint in einer letzten, modernsten Maskierung das Ressentiment des Juden gegen den Heiland, verbunden mit der fanatischen Anbetung des 2x2 ist 4 und der Rentenrechnung, der jüdische Hass gegen die Idealität, gegen das Geheimnis, gegen Gott, der der autochthone Geist des Judentums behält, selbst dort, wo er sich in die allerspiritualistischsten Höhen verliert, und Mendelssohn gehörte wahrhaftig nicht zu jenen Höhenwanderern, noch immer den Charakter des Materialismus, der sich verstiegen hat und immer bleibt er rationalistisch. Die Annahme, dass die Wirklichkeit aus jenen Dingen bestehe, die man beweisen, womöglich abtasten kann, dieser himmelschreiende Nonsens ist eine jüdische Erfindung. Das jüdische Volk hat in zahllosen Kriegen den äußersten Heroismus und die blindeste Todesverachtung bewiesen, aber immer aus sehr realistischen Gründen. Alle großen jüdischen Reformatoren waren Realpolitiker, das jüdische Ritual besteht im Wesentlichen aus sanitätspolizeilichen Vorschriften und die höchste Idee des Judentums, der Messias-Gedanke, ist verstiegen, aber keineswegs weltfremd. Sie ist ein konkretes Hirngespinst. Daher kam es, dass Jesus vom gesamten zeitgenössischen Judentum mit einer so ungeheuren Erbitterung aufgenommen wurde, die sich nicht gegen den Neuerer richtete, denn solche waren dem beweglichen Volksgeist durchaus gemäß, nicht gegen den Bekämpfer der Hierarchie, denn diese wurde von einem großen Teil der Nation missbilligt, nicht gegen den Anwalt der unteren Schichten, denn auch hierfür war die Stimmung überaus günstig, sondern gegen den gefährlichen Frondeur, der zu verkünden wagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dies musste das Grundpathos, den tiefsten Lebensinstinkt, den innersten Wesenskern des Judentums völlig verletzen, denn es war in Wahrheit die vollständige Aufhebung und Umkehrung des spezifisch jüdischen Weltgefühls. Dass Jesus das Transzendente in die Religion und Ethik einführte, dass er der Menschheit zum Bewusstsein brachte, dieses sei das allein Wirkliche. Darin bestand die ungeheure Revolution, die vom Judentum auch sogleich richtig gewertet wurde. Unter diesem Gesichtspunkt wird es vollkommen begreiflich, dass der Jude Mendelssohn einer der Hauptwortführer der durch Aufklärung gereinigten Religion werden konnte. Denn wenn man vom christlichen Credo das Absurdum abzieht, wie es der damalige vernünftige Glaube tat, so bleibt in der Tat nichts als ein Mosaismus, der um einen Propheten mehr hat als das Alte Testament. Auch die Philosophie hat für Mendelssohn nur die Aufgabe, das, was der gewöhnliche Menschenverstand als richtig erkannt hat, durch die Vernunft klar und sicher zu machen. Mit diesen primitiven Mitteln suchte er in seinem Phädon die Unsterblichkeit der Seele, in seinen Morgenstunden das Dasein Gottes zu beweisen. Was er mit der ersteren Schrift bezweckte, sagte er deutlich in der Vorrede. Es galt nicht, die Gründe anzuzeigen, die der griechische Weltweise zu seiner Zeit gehabt, die Unsterblichkeit der Seele zu glauben, sondern was ein Mann wie Sokrates, der seinen Glauben gern auf Vernunft gründet, in unseren Tagen nach den Bemühungen so vieler großer Köpfe für Gründe finden würde, seine Seele für unsterblich zu halten. Also, Plato revidiert an Mendelssohn und addiert mit großen Köpfen wie Garve, Engel und Nikolai. Aber wenn man das Vorhaben billigt, so muss man zugeben, dass es gelungen ist. Sokrates redet über die letzten Dinge wirklich genau, wie der honette Handelsprokurist und beliebte Popularschriftsteller Mendelssohn, der in ihm nichts erblickt als den Begründer einer volkstümlichen Sittenlehre und an ihm nichts versteht als die rationalistische Gleichung Vernunft ist Tugend. Hingegen von seiner großartigen Ironie, die in einem freiwilligen Tod gipfelt, nicht das Geringste bemerkt. Nützliche Auslegung der Bibel. In den Morgenstunden lehrte er den landläufigen Deismus, der damals die laut oder stillschweigend bekannte Religion der Gebildeten war und vom Gottesbegriff nicht viel mehr übrig ließ als die Vorstellung eines weisen Wesens, das die von den Philosophen dekretierten Naturgesetze zur Ausführung bringt. Im Hinblick auf die Offenbarung behalfen sich die Deisten vorläufig mit allerlei Kompromissen, die teils einer Inkonsequenz, häufiger einer gewissen Unehrlichkeit ihres Denkens entsprangen. So brachte zum Beispiel der hervorragende Theologe Johann Salomo Semler, der an die Heilige Schrift bereits mit einem sehr leistungsfähigen textkritischen Apparat heranging, die Lehre von der Akkommodation vor, wonach der Gottessohn, die Apostel und die Heiligen sich in ihren Worten dem jeweiligen menschlichen Bedürfnis angepasst hätten und heute, wo unsere Bedürfnisse sich geändert haben, anders verstanden werden dürften. Auf der anderen Seite führte der Rationalismus, indem er nach wolfischem Rezept überall der Weisheit in der Naturordnung nachspürte, zu einer grotesken Banalisierung der Theologie. Man begnügte sich nicht mehr mit der Physikotheologie, die aus der allgemeinen Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Weltgeschehens auf einen weisen Schöpfer schloss, sondern erging sich in einer Lito, Phyto, Melito, Akrido, Ichthyo, Testatio, Insektotheologie, die an allen Spezialerscheinungen des Daseins, den Steinen, Pflanzen, Bienen, Heuschrecken, Fischen, Schnecken, Insekten, den Gottesbeweis zu führen suchte. Es gab sogar eine Bronto- und Seismotheologie, Erkenntnis Gottes aus der vernünftigen Betrachtung der Gewitter und Erdbeben. Besonders im evangelischen Gottesdienst war die nützliche Auslegung der Heiligen Schrift sehr beliebt. Man predigte anlässlich der Krippe über den Nutzen der Stallfütterung, beim Ostergang der Frauen zum Grabe über die Vorteile des Frühaufstehens, beim Einzug Jesu in Jerusalem über die Bedenklichkeit der Holzvergeudung durch Abschneiden frischer Zweige. Der Auferstehungsbetrug. Repräsentativ für die gesamte damalige Auffassung der Religionsgeschichte ist das viel umstrittene Werk von Hermann Samuel Reimarus, das zu dessen Lebzeiten nur als anonymes Manuskript kursierte und später von Lessing, der sich den Anschein gab, als hätte er es in der Wolfenbüttler Bibliothek gefunden, in Bruchstücken herausgegeben wurde. Der Name des Autors wurde erst 1814 bekannt. Von der These ausgehend, dass eine einzige Unwahrheit, die wieder die klare Erfahrung, wieder die Geschichte, wieder die gesunde Vernunft, wieder die unleugbaren Grundsätze, wieder die Regeln guter Sitten verstößt, genug ist, um ein Buch als eine göttliche Offenbarung zu verwerfen, gelang es Reimarus mit einem Gedankensprung, dessen Kühnheit an Schwachsinn grenzt, zu der Behauptung, dass die Apostel die Auferstehungsgeschichte zu ihrem Vorteil erlogen hätten. Sie hatten durch das ewige Umherziehen mit dem Messias das Arbeiten verlernt und zugleich gesehen, dass das Predigen des Gottesreiches seinen Mann wohl nähere, denn die Weiber hatten es sich angelegen sein lassen, den Messias und seine zukünftigen Minister gut zu beköstigen. Infolgedessen stahlen sie den Leichnam Jesu, verbargen ihn und verkündigten aller Welt, der Heiland sei auferstanden und werde demnächst wiederkommen. Jesus hatte in Übereinstimmung mit den jüdischen Volksvorstellungen das Gottesreich als ein irdisches, mächtiges Reich und sich als dessen zukünftigen König betrachtet. In dieser Hoffnung aber wurden er und seine Jünger schmählich getäuscht. Daher mussten diese ein neues System ersinnen, wonach Christus habe leiden und sterben müssen, zur Erlösung der Menschheit, dann aber gen Himmel gefahren sei, um bald wieder das Reich aufzurichten. Dass eine Hypothese, die aus den Aposteln eine gefräßige Betrügerbande macht, damals solches Aufsehen erregte, hat seine Ursache in dem völligen Mangel an historischem und psychologischem Verständnis, der zu den markanten Eigentümlichkeiten des ganzen Aufklärungszeitalters gehörte. Fast noch mehr Unverstand äußert sich aber in der zweiten Annahme, Jesus habe ganz einfach das von den Juden erhoffte messianische Weltreich errichten wollen. Dieser Unsinn ist allerdings selten in so krasser Form vorgebracht worden wie von Reimarus. Durch die Verkoppelung der Evangelien mit dem Alten Testament, auf deren Widersinnigkeit wir schon mehrfach hingewiesen haben, wurden und werden aber derlei Missdeutungen immer wieder nahegelegt. Wer jedoch die Bibel vorurteilslos liest, muss zu dem klaren Resultat gelangen, dass Jesus nicht etwa die Idee der jüdischen Messianität bloß umgedacht hat, indem er sie erweiterte, vergeistigte, mit einem tieferen Gehalt erfüllte und auf eine höhere Stufe hob, wie auch heute noch viele Theologen und Laien annehmen, sondern dass er sie vollkommen widerlegt und aufgehoben hat. Kurz, dass er nicht der Messias war. Und in der Tat hat er sich selber auch kein einziges Mal so bezeichnet. Die wenigen Evangelienstellen, die hier herangezogen zu werden pflegen, sind höchst zweideutig und beweisen bestenfalls, dass er von anderen so genannt wurde. Wir können hier auf die Details nicht eingehen. Maurice de Jong, ein weniger bekannter Gelehrter von höchst bizarren, bisweilen hart ans pathologische grenzenden Anschauungen, aber außerordentlichen Kenntnissen, hat dieser Seite der Frage einen genauen textkritischen Untersuchung unterzogen und ist zu sehr überraschenden Resultaten gelangt. Und eine Autorität vom Range Wellhausens sagt, Jesus trat nicht als Messias auf, als Erfüller der Weissagung, ist nicht der Messias gewesen und hat es auch nicht sein wollen. Für den Laien aber genügen zwei sehr einfache Erwägungen. Erstens, wenn Jesus der Messias war, warum hat er nichts von dem getan, was man vom Messias erwartete? Und zweitens, wenn Jesus der Messias war, warum haben die Juden ihn nicht anerkannt? Warum erkennen sie ihn bis zum heutigen Tage nicht an? Dass die Welt nicht mit dem Schwert erobert werden kann, erobert werden darf, sondern nur mit dem Geist, das war ein schlechthin neuer Gedanke, der vorher in keines Juden und in keines Heiden Kopf gekommen war. Kurz, wenn der Messias, der Christus sein soll, der Gesalbte, der König, und dies ist zweifellos die korrekte jüdische Auffassung, dann war Jesus nicht mehr und nicht weniger als der leibhaftige Antichrist. Lessing selbst teilte die Ansicht des Wolfenbüttler Fragmentisten nicht. Vielmehr hoffte er durch die Veröffentlichung der Darlegungen dieses echten Bestreiters der Religion einen echten Verteidiger zu erwecken, aber dieser kam nicht. Es gab damals nur noch kurzsichtige Buchstabenreligiosität und schwachsichtige Freireligiosität. Gegen diese hatte Lessing fast noch mehr Abscheu als gegen jene. Mit der Orthodoxie, sagte er 1774, war man, Gott sei Dank, ziemlich zu Rande. Man hatte zwischen ihr und der Philosophie eine Scheidewand gezogen, hinter welcher eine jede ihren Weg fortgehen konnte, ohne die andere zu hindern. Aber was tut man nun? Man reißt die Scheidewand nieder und macht uns, unter dem Vorwande, uns zu vernünftigen Christen zu machen, zu höchst unvernünftigen Philosophen. Flickwerk von Stümpern und Halbphilosophen ist das Religionssystem, welches man jetzt an die Stelle des Alten setzen will und mit weit mehr Einfluss auf Vernunft und Philosophie, als sich das Alte anmaßt. Dass die Aufklärung nur sehr wenig aufgeklärt hatte, erkannte auch Hamann, der sie ein bloßes Nordlicht und kaltes, unfruchtbares Mondlicht nannte und Schleiermacher fasste, auf sie zurückblickend ihre ganze Position in die schneidenden Worte zusammen: Die Philosophie besteht darin, dass es gar keine Philosophie geben soll, sondern nur eine Aufklärung. Lessing. Lessing bedeutet ebensowohl die höchste Zusammenfassung wie die siegreiche Auflösung der deutschen Aufklärungsideen. Die Blüte seiner Wirksamkeit umfasste nur ein halbes Menschenalter. 1766 erschien der Laokoon, 1767 Minna von Barnhelm und die Hamburgische Dramaturgie, 1772 Emilia Galotti, 1779 Nathan der Weise, 1780 die Erziehung des Menschengeschlechts. Als er starb, war eine Epoche zu Ende. In seinem Todesjahr traten die Räuber und die Kritik der reinen Vernunft an die Öffentlichkeit. Er gehörte zu jenen in Deutschland relativ seltenen Geistern, die, ohne schlechthin Vollendetes zu schaffen und ohne jemals das Letzte zu sagen, dennoch nach allen Windrichtungen fruchtbare Samen ausstreuen und alles, was sie ergreifen, lebendig und dauernd aktuell zu gestalten wissen. Sein Laokoon, der die Grenzen zwischen Poesie und Malerei mit einer bis dahin ungeahnten Schärfe und Klarheit fixierte, hat nicht bloß die Ästhetiker belehrt, was ein sehr untergeordneter Erfolg gewesen wäre, sondern den Künstlern die Augen geöffnet. und es ist an diesem Werk besonders bemerkenswert, dass es zu einer Zeit, die bereits im Schatten Winkelmanns und des anbrechenden Klassizismus stand, nicht nur die Panoptikum-Auffassung vom griechischen Stoizismus verwarf, sondern auch die Nachahmung der Griechen dahin definierte, wir sollten es ebenso machen wie sie, indem wir darstellen, was wir sind und erleben. Dem Hamburger Nationaltheater, jener mit großen Aspirationen begonnenen Entreprise, die alsbald an dem stumpfen Konservativismus des Publikums, dem eitlen Koteriewesen der Schauspieler und dem bevormundungssüchtigen Kleinmut der Mäzene scheiterte, verdankt die deutsche Literatur die Minna und die Dramaturgie. In seiner Bühnentechnik, die insbesondere in der Emilia eine kaum zu überbietende Höhe erreicht, offenbart sich Lessing als Meister der verdeckten Exposition und aufs exakteste verzahnten Szenenführung, virtuoser Analytiker, sparsamer und eben darum höchst wirksamer Vorbereiter und Verteiler der dramatischen Explosionen und durch all dies als eine Art Vorläufer Ibsens. Er gehört wie dieser zu den wenigen germanischen Dramatikern, die sich die souveräne Artistik der Franzosen vollkommen zu eigen zu machen wussten und sie zugleich auf eine höhere Stufe hoben, indem sie die Lebensfülle und individualisierende Menschengestaltung als Mitgift ihrer Rasse hinzubrachten. Aber es fehlt ihm das Geheimnis, der Kulissenschauer, der Ibsens Seelenmalerei so suggestiv macht. Er ist überhaupt kein Maler. Vielmehr haben seine Dichtungen mehr den Charakter feiner und überaus scharfer Stiche. Er lenkt und gliedert immer ein wenig zu deutlich und Schiller nannte ihn daher nicht mit Unrecht den Aufseher seiner Helden. Er selbst hat diesen Mangel mit der großartigen Klarheit, die sein ganzes Leben und Wirken durchwaltete, vollkommen durchschaut. Ich bin, sagt er in der Dramaturgie, weder Schauspieler noch Dichter. Man erweist mir zwar manchmal die Ehre, mich für den Letzteren zu erkennen, aber nur, weil man mich verkennt. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschießt. Ich muss alles durch Druckwerk und Röhren aus mir herauspressen. Ich würde so arm, so kalt, so kurzsichtig sein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hätte, fremde Schätze bescheiden zu borgen, an fremdem Feuer mich zu wärmen und durch die Gläser der Kunst mein Auge zu stärken. Ich bin daher immer beschämt und verdrießlich geworden, wenn ich zum Nachteil der Kritik etwas las oder hörte. Sie soll das Genie ersticken und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was dem Genie sehr nahe kommt. Die blutgefüllte Dialektik, galvanische Spannung und pointierte Tragik des Faustfragments zeigt seine dramatische Potenz in ihrer Kraft und Begrenzung vielleicht am deutlichsten. Der Plan war, dass Faust seine Verführung im Traum erleben und dann geläutert und gerettet werden solle. Diese prachtvolle Konzeption hat er leider nie ausgeführt. Sie war auch mit den rein rationalistischen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, kaum zu lösen, denn dieser helle Verstandesmensch, der im höchsten Maße das besaß, was Nietzsche intellektuelle Rechtschaffenheit nennt, war sowohl zu bewusst wie zu ehrlich, um zu träumen. Dies ist ganz buchstäblich zu nehmen. Er hat mich oft versichert, schreibt Leisewitz an Lichtenberg, dass er nie geträumt hätte. Sein Leben vollzog sich stets nur auf der beleuchteten Hemisphäre unserer Seelenwelt. Lessings letztes und reifstes Werk ist die Erziehung des Menschengeschlechts. Er betrachtet darin die Geschichte der Religion als fortschreitende göttliche Offenbarung. Die erste Stufe repräsentiert das Judentum, das Kindheitsalter, in dem die Erziehung durch unmittelbare sinnliche Strafen und Belohnungen stattfindet. Die zweite Stufe, das Knabenalter der Menschheit, bildet das Christentum, das nicht mehr durch Hoffnung und Furcht zeitlicher Belohnung und Strafe, sondern durch edlere und würdigere Beweggründe das in der Ausübung der Vernunft weitergekommene Geschlecht leitet. Und so ward Christus der erste zuverlässige praktische Lehrer der Unsterblichkeit. Noch aber steht ein drittes Zeitalter bevor, das Mannesalter der völligen Aufklärung und derjenigen Reinigkeit des Herzens, welche die Tugend um ihrer selbst willen liebt. Die Bibel ist nicht die Grundlage der Religion, sondern die Religion die Grundlage der Bibel und das Christentum ist älter als das Neue Testament. Indem Lessing in die Geschichtsbetrachtung den Begriff der Entwicklung einführt und jede der großen Religionen auf ihrer historischen Stufe als berechtigt anerkennt, indem er das platte, vernünftige Christentum verwirft und von ihm aussagt, es sei nur schade, dass man so eigentlich nicht wisse, wo ihm die Vernunft noch wo ihm das Christentum sitze und indem er auch die eigene Gegenwart, die der selbstgefälligen Zeitphilosophie als Ziel und Gipfel des weltgeschichtlichen Geschehens erschien, nur als eine der vielen Stationen im göttlichen Erziehungsplane ansieht, überwindet er die Aufklärung. Liebe Nora, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Ja, danke, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Gar keinen eigentlich. Gar keinen. Mein erster persönlicher Bezug ist die Lektüre jetzt. Du hast noch nie einen Text von ihm gelesen? Ich habe noch nie einen Text von Friedell gelesen. Und wie war das Erlebnis? Ja, ich habe mich gut unterhalten. Kannst du mit dieser sehr persönlichen, sehr teilweise hart ins Gericht mit anderen Menschen und Weltanschauungen gehenden Art der Geschichtsbetrachtung etwas anfangen? Ich lese das als so einen Streit, den er sich halt mehr mit seiner Lektüre antut als mit den Leuten. Es kommen da teilweise sehr harte Formulierungen über das Judentum zum Beispiel vor. Also grundsätzlich denke ich mir, dass da trifft sich eine Zeit mit einer anderen Zeit, die sich jeweils auf ihre Weise mit Religion gestritten haben. Und in dem Sinn verstehe ich ihn als jemand, der sich halt in diese Art zu streiten einschreibt und versucht, sich halt so irgendwie zwischen Identität und Säkularisierung da abzukämpfen. Du hast dir als Abschnitt die Aufklärung gewünscht. Was interessiert dich besonders an diesem Zeitabschnitt? Also, es sind schon mehrere Dinge. Auf der einen Seite, vielleicht zuerst mal, ich bin dazu gekommen, durch die absurde Situation mit meinen Kolleginnen, Liesl Ponger, Araba Evelyn Johnson-Arthur, Lubomir Bratic, Luisa Zaja, an einem Projekt zu arbeiten im Wiener Mozartjahr. Und plötzlich waren wir damit konfrontiert, über 2 Jahre lang, Mozart, sein Leben und seine Zeit von allen möglichen Seiten her zu beleuchten, und wichtig war uns dabei, eine kritische Perspektive einzunehmen und eigentlich auch über Fragen der Gegenwart zu reden. Also haben wir uns auch wiedergefunden sozusagen in einer Jetztzeit mit einem Blick auf die Geschichte. Und da hat uns dann am 18. Jahrhundert einerseits die Geschichte der Französischen Revolution interessiert oder die Frage nach einer Auseinandersetzung mit der Möglichkeit von einem radikalen Bruch einer gesellschaftlichen Veränderung einerseits und auf der anderen Seite gerade in Österreich auch diese interessante Top-Down-Logik des aufgeklärten Absolutismus, bei dem ja eigentlich im Sinn der Staatsräson die Aufklärung zu einer polizeilichen Maßnahme wird, also zu einer Verwaltungsmaßnahme, bei der es möglichst darum geht, die Effizienz zu steigern. Und also da so zwischen Normierung und Aufbruch haben wir versucht, uns zu fragen, was diese Zeit eigentlich auch mit unserer Gegenwart gemacht hat, weil wir immer mehr den Eindruck gewonnen haben, dass das wie ein Paradigmenwechsel war, der die Brille sehr stark formiert hat, durch die wir auch heute schauen, wenn wir über die Gegenwart und auch über die Geschichte reden. Ja, wir leiten uns schon sehr stark, also wir als Mitteleuropäer und Europäerinnen, leiten uns schon sehr stark von der Aufklärung her. Mhm. Ja, genau. Deshalb habe ich es interessant gefunden, eigentlich eben genau über diese Zeit zu lesen und zu schauen, wie jemand aus einer anderen Gegenwart auf die Aufklärung schaut. Und was eben, ja, was mich jetzt auch interessiert, das ist so, also Foucault sagt ja in diesem Vortrag, was ist Kritik, dass die Aufklärung die Zeit wird, in der Wahrheit und Macht auseinanderfallen und es möglich wird, die beiden gegeneinander auszuspielen. Also in der die Leute beginnen, die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin und die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen. Und indem die beiden also gegeneinander ausgespielt werden können, wird es möglich, ein neues kritisches Denken zu formieren und zu formulieren. Und dieses gegeneinander Ausspielen von diesen zwei Logiken, finde ich, das hat man schon auch ganz gut da gelesen, darin, wie er gerade diese ganzen Beschäftigungen mit der Religion der einzelnen Autoren auch so nachgezeichnet hat. Weil natürlich ist die Religion ein sehr beliebter Ort, an dem man Macht und Wahrheit gegeneinander ausspielen kann. Die Aufklärung hat, wie du gerade angedeutet hast, sehr viele Gesichter. Also das eine sind die englischen Wurzeln, auf die sich Friedell da beruht, mit Locke zum Beispiel. Das zweite ist die von oben verordnete Aufklärung, die Friedel auch erwähnt, nicht in diesem Abschnitt, aber die er Josef II. Vorhält, dass das völliger Irrwitz war. Tatsächlich ist ja davon nicht sehr viel übrig geblieben. Also das war ein relativ gescheiterter Versuch. Und das Dritte ist das, was wir alle natürlich im Kopf haben, der Sturm auf die Bastille mit allen Folgeerscheinungen. Naja, nicht viel übrig geblieben. Also ich weiß nicht, ich denke mir, dass wir sehr stark eigentlich von so einer ähnlichen Herrschaftsform teilweise ja heute geprägt sind. Also diese Steigerung von Effizienz durch uns, dadurch, dass die Leute mit ihrer Situation einverstanden gemacht werden, scheint mir schon sehr zuzutreffen für die Gegenwart. Also ich lese schon insofern Josef II. Stark durch die Brille der Gouvernementalitätstheorien von Foucault, bei dem ja eben die Polizeiwissenschaft und auch Josef von Sonnenfels tatsächlich auch vorkommen, der ja Berater von Maria Theresia und Josef II. War. Und der eigentlich sehr gut zeigt, wie mit dieser Regierungsform stärker durch Einverständnis der Leute die Effizienz eben gesteigert wird. Und das scheint mir etwas zu sein, was unsere Gegenwart sehr stark prägt. Und was ich auch so interessant finde, ist eben, dass mit solchen moralischen Kategorien stattfindet. Damals eben mit Sicherheit oder so. Ich meine, eben Sicherheit, ein Thema, das ja für heute wirklich ganz aktuell solche Regierungstechniken auch nochmal aufruft. Aber ich finde auch solche Sachen wie Diversity und Nachhaltigkeit und so weiter, das sind alles so positiv besetzte Begriffe, mit denen die Gesellschaft sich schon sehr grundlegend transformiert. Und zwar nicht nur zum Besseren transformiert, sondern gerade auch so transformiert, dass erkämpfte Rechte dabei abgebaut werden. Siehe Patriot Act in Amerika. Siehe das Ende des Wohlfahrtsstaats in Europa. Bei Josef II. Hat er gemeint, dass kaum eine der Reformen überhaupt zu seinen Lebzeiten tatsächlich wirklich zu Ende geführt wurde und sehr vieles nach seinem Tode dann sehr hurtig wieder rückgängig gemacht wurde. Darin sieht er das Scheitern und sieht das begründet darin, dass sie sich eben gegen den allgemeinen Willen, sage ich mal, wendet, beziehungsweise ihm zu weit voraus ist. Mhm. Was überdauert hat, ist schon, glaube ich, diese Möglichkeit, josephinistisch zu regieren, also eben. Aber natürlich teilweise auch zurückgenommen wurde. Ich glaube, das ist ja in Frankreich gar nicht mal so. Also natürlich ist es in Frankreich vollkommen anders mit der Französischen Revolution, aber dann, was Napoleon dann macht, ist ja den Absolutismus auch wieder einführen auf der Basis, auch durchaus der Aufklärung. Also in dem Sinn glaube ich schon, dass es sozusagen dadurch neue Regierungstechniken entwickelt werden, die dann auch nicht nur zurückgenommen werden durch die Wiedereinführung des Absolutismus. Aber ja, also er wird schon recht haben, der Friedel. Also du meinst, dass wir heute wieder eine Art von Top-Down-Aufklärung erleben? Ja, ich würde sagen, dass wenn ich mir das jedes Mal denke, wenn ich ein EU-Projekt beantrage und selber einverstanden bin mit den ganzen Regelungen und den Vorwegnahmen der Effizienz, die ich mir selber scheinbar auferlege und so weiter, ja. Also ich habe total den Eindruck, dass diese gouvernementale Regierungsform gerade die Logik der EU sehr prägt und sich und sehr stark Raum greift. Was, glaube ich, meines Erachtens auch drin zu finden ist, ist ein sehr starker Zug zur Normierung. Mhm. Was jetzt auf der einen Seite im Sinn von Transparenzen und Fairness und so weiter zwar einen Fortschritt bedeutet, aber auf der anderen Seite schon eine eben im Endeffekt dann sehr normierte Gesellschaft ergibt. Ich glaube auch, dass das, also das ist einerseits eine Normierung und andererseits die Mobilisierung unserer eigenen Lust an der Transformation teilzunehmen, die erkämpfte Rechte abbaut. Und dafür gibt es ganz viele positiv besetzte Worte, wie eben Transparenz, Nachhaltigkeit, Diversität und so weiter. Und interessant ist, wenn man sich diese Worte anschaut, dass sie gesellschaftliche Fragen ansprechen, die jeweils ihrer sozialen Dimension entledigt werden. Also beispielsweise Diversität ist Migration ohne ihre soziale Dimension, Migration ohne Arbeit oder so. Und da sehe ich halt ein ganz großes Problem drin. Und da habe ich einfach den Eindruck, dass hier auch wirklich eine sehr problematische Wiedereinführung von einer sozialen Differenz geschaffen wird, die schon weit hinter vieles zurückgeht, was an sozialen Rechten eben erkämpft wurde. Ist es nicht auch so, dass durch diese Normierung einer dialektischen Wirklichkeit, sage ich mal, einfach nicht Rechnung getragen wird? Ich weiß nicht, was ich dir da jetzt antworten soll, aber auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, denke ich mir wiederum, dass es nicht nur etwas nicht Rechnung trägt oder nicht nur hinter etwas zurückgeht, sondern eben auch immer wieder produktiv etwas schafft. Also diese Normierung ist ja auch etwas, was produktiv geschaffen wird und etwas schafft und uns schafft und so weiter. Und ja, das sehe ich schon auch irgendwie sehr, sehe ich halt so ein bisschen problematisch. Aber natürlich, insofern finde ich schon, Josephinismus ist was, womit wir es auch zu tun haben. Aber wir haben es natürlich noch mit durchaus auch anderen Phänomenen zu tun, die nicht einmal josephinistisch sind. Zum Beispiel? Direkte Einschneidungen von Rechten oder direkte Veränderungen in der Gesetzgebung oder die zunehmende Abschaffung des Asyls und so weiter. Wo würdest du Chancen sehen, gegen diese Normierung sich zu wehren? Was gäbe es da für Strategien? Jetzt müsste ich eigentlich sozusagen so ein bisschen bei Foucault bleiben, und zwar bei diesem Was ist Kritik-Aufsatz, wo er ja schon vorwegnimmt, was er dann auch sagen wird, dass wo Macht ist, immer auch Widerstand ist. Und in gewisser Weise gibt es ja nicht nur die Normierung, sondern es gibt auch ganz viele Formen, der nicht zu entsprechen und sich ihr zu entziehen. Und also ich glaube, bis zu einem gewissen Grad, dass es Sinn macht, weiterhin CEU-Anträge zu schreiben und zu versuchen, das zu nützen. Und andererseits aber auch wieder, dass es Sinn macht, sich nicht vollkommen von denen auch die Sprache und die Ziele und so weiter vorgeben zu lassen. Also konkret glaube ich zum Beispiel schon auch, dass es sich mehr als früher lohnt, die soziale Dimension in die Themen, über die wir reden, hinein zu reklamieren. Also zum Beispiel, wenn wir über die Ergebnisse der Wiener Wahl jetzt reden, auch davon zu reden, dass es Bezirke gibt, in denen die FPÖ sehr stark abschneidet, die eher Arbeiterinnenbezirke sind und in denen man sich dann geteilte Räume vorstellt zwischen FPÖ-Wählerinnen und Migrantinnen und dass das nicht nur Nazis sind, die man da vor sich hat oder so, sondern dass man auch darüber reden muss, was gibt es eigentlich für nichtbürgerliche Medien, die nicht FPÖ-nah sind oder die nicht recht sind. Gibt es eigentlich keine. Die nicht rechten Medien in Österreich sind bürgerliche Medien. Und so, also einfach zu versuchen, in die Analysen die soziale Dimension wieder reinzubringen, weil ich den Eindruck habe, dass die halt immer mehr herausgenommen wird aus allem, worüber wir reden. Und dass auch die Art, wie wir uns unterhalten, immer mehr die Leute abhängt. Und das Studieren für mich einfach bedeutet hat, die Distinktion zu lernen, mit der die meisten, auch die normalsten Fragen, ja, lächerlich erscheinen oder fast peinlich sind. Da möchte ich irgendwie dagegen arbeiten, gegen diese total starke Linie der Distinktion, mit der sozusagen die guten, die richtigen Arten zu fragen von den anderen geschieden werden. So. Und das finde ich, wäre jetzt so auf einer diskursiven Ebene eine Arbeit, auf die ich Lust hätte, die ich gern machen würde und bei der ich glaube, dass die Normierung, nämlich die neue bürgerliche Normierung, durchbrochen werden sollte. Steht das nicht letztlich bei allen Trafo-K-Projekten irgendwo im Hintergrund oder im Hinterkopf? Genau, also das ist sicher etwas, was für uns total wichtig ist und woran wir versuchen zu arbeiten. Also die Errungenschaften sozialer Kämpfe und auch die Solidarität mit neuen sozialen Bewegungen ernst zu nehmen und gleichzeitig nicht dem Jargon zu verfallen, mit dem wir alle abhängen würden, die das mit uns vielleicht diskutieren wollen würden. Ich glaube, das wird dem alten Friedel ganz gut gefallen. Wir sind ein Büro, wir sind drei Frauen, Elkis Moditz-Kuscher, Renate Höllwart und ich, und gemeinsam arbeiten wir an Vermittlungsprojekten. Das sind sowohl Bildungsprojekte, aber auch Projekte, in denen es nicht nur darum geht, Wissen weiterzugeben, sondern auch Wissen zu produzieren. Und das machen wir in unterschiedlichen Bereichen, wie in der zeitgenössischen Kunst, aber auch in der Zeitgeschichte und in anderen Bereichen der Wissenschaftskommunikation, und uns interessieren Projekte, in denen gesellschaftlich relevante Fragen im Mittelpunkt stehen. Mit der Aufklärung ist das Bürgertum auf den Plan getreten in einer massiven Art und Weise wie vorher nicht. Erleben wir heute einen Endpunkt dieser Entwicklung oder erleben wir ein Hinsteuern auf einen noch nie dagewesenen Höhepunkt? Das Bürgertum ist auf den Plan getreten, und ich finde auch, dass man es eh auch ganz gut gelesen hat, auf den Plan getreten, indem es eine Parallelideologie, sozusagen eine Parallel-Gut-Schlecht-Logik geschaffen hat, die eben die der Moral war. Also indem es zu den Werten des Adels und der Kirche eine völlig querlaufende Wertelogik einführt. Und diese querlaufende Wertelogik wird dann eben durch die Literatur, durch die bürgerlichen Medien und dann letztlich natürlich vor allem auch durch das Parlament in der Französischen Revolution eingesetzt und setzt sich durch. Und in dem Sinn habe ich den Eindruck, und so würde ich eben jetzt auch diese gouvernementalen Logiken der EU beschreiben, dass wir es heute nicht nur mit einem ökonomischen Transformationsprozess zu tun haben, sondern auch mit einem diskursiven, in dem wieder ein Wertesystem, gut und schlecht, mit neuen zeitgenössischen Begriffen installiert wird. Und mit diesem Wertesystem werden wieder mächtige Unterscheidungen gemacht. Mächtige Unterscheidungen zwischen denen, die divers genug sind und denen, die es noch nicht sind, zwischen denen, die genug von Gender Mainstreaming wissen und denen, die es nicht wissen, die nachhaltig genug sind, die exzellent genug sind und denen, die es nicht sind und so weiter. Das heißt, was ich eben interessant finde, ist, dass wieder diskursiv mit moralischen Begriffen, also mit der Einführung von einem moralischen Wertesystem, gesellschaftliche Transformation stattfindet. Und da sehe ich ein Verhältnis zwischen der gelungenen Französischen Revolution und auch natürlich der gelungenen Einführung der Hegemonie dieser neuen bürgerlichen Logik und der Mobilisierung der Kräfte von uns allen für die Transformation der Gesellschaft. Lichtenberg. Neben Lessing sollte man immer auch Lichtenberg nennen, der einer der heimlichen Klassiker der deutschen Literatur gewesen ist und zum Austausch gegen Wieland zu empfehlen wäre, der niemals etwas anderes war als ein geschickter Literat. Von Kant hat Goethe gesagt, wenn er ihn lese, so sei ihm zumute, als träte er in ein helles Zimmer. Auf wenige deutsche Schriftsteller könnte dieses Bild mit ebensolcher Berechtigung angewendet werden wie auf Lichtenberg. Nur besitzt dieses Zimmer noch allerlei halbdunkle Winkel, Erker und Gänge, die in die absonderlichsten Polterkammern führen. Es ist von bedeutenden Köpfen immer von vornherein anzunehmen, dass sie eine Art Brennpunkt ihres Zeitalters bilden. Und da alle Strahlen sich in ihnen sammeln, so liegt es nahe, nun die einzelnen Lichtlinien vom Kreuzungspunkt wieder zurückzuverfolgen und so die Zeit aus ihren Menschen und die Menschen aus ihrer Zeit zu erklären. Dieser Versuch misslingt bei Lichtenberg. Seine Epoche war eine der reichsten und geistig aktivsten, die Deutschland jemals erlebt hat. Dennoch war er keineswegs ihr leuchtender Fokus. Welche Stellung hatte aber nun dieser bewegliche, regsame, überall geschäftig anteilnehmende Geist in diesem atemlosen Treiben? Er war ganz einfach das ideale Publikum dieser ganzen Bewegung. Er verhielt sich zu seiner Zeit nicht wie ein Brennglas, sondern bloß wie ein Vergrößerungsspiegel, der ihre Züge mit größter Schärfe und Unerbittlichkeit registrierte. Fast nirgends finden wir seinen Namen von den Zeitgenossen mit jenem Nachdruck genannt, den er verdient hätte. Im Bewusstsein seiner Mitmenschen lebte er nicht als der, der er war. Er war weder geneigt noch berufen, die Räder der Literaturgeschichte zu bewegen. Er mochte darin ähnlich denken wie der ältere Goethe, der auch lieber über Pflanzen, Steine und alten Memoiren saß, als sich in die literarische Propaganda mischte, bis der temperamentvolle Realismus Schillers ihn wieder in die Aktualität hineinriss. Sein äußeres Leben verfloss zwischen physikalischen und belletristischen Gelegenheitsarbeiten, zwischen Wettermachen und Kalendermachen, ein paar kleinen Mädchen und ein paar guten Freunden. Zwischen diesen Alltagsdingen wuchs sein Lebenswerk, aber er wusste es nicht. Es sind seine Tagebücher. Die Kaufleute, sagte er, haben ihr Wastebook, Sudelbuch, glaube ich im Deutschen. Darin tragen sie von Tag zu Tag alles ein, was sie kaufen und verkaufen, alles untereinander, ohne Ordnung. Dies verdient nachgeahmt zu werden. Erst ein Buch, worin ich alles einschreibe, so wie ich es sehe oder wie es mir meine Gedanken eingeben. Diese losen Aufzeichnungen, denen er selbst also nur die Bedeutung einer Kladde zum eigenen Gebrauch zuerkennen wollte, enthalten die Summe seines Geistes. Eines Geistes, der an Strenge und Luzidität, an konzentrierter Denkenergie und empfindlichster Differenziertheit nur wenige seinesgleichen hat. Es liegt in der Natur solcher Arbeiten, dass sie schwer zu Ende kommen. Sie tragen den Charakter unendlicher Ausdehnungsfähigkeit schon in sich. Unter vielen anderen Denkern hat auch Emerson sich solcher tagebuchartiger Bouillons bedient, aber er fand die Kraft, sie dann zu kürzeren und längeren Essays zusammenzuschweißen. Indes merkt man die Legierung doch an vielen Stellen, weshalb seine Schriften bisweilen den irrtümlichen Eindruck der Gedankenflucht hervorrufen. Lichtenberg hingegen konnte sich nicht entschließen, seine Gedankenbruchstücke zu amalgamieren. Er war für ein solches Geschäft zu kritisch veranlagt. Sein Wastebook erschien erst nach seinem Tode. Die Bücherschicksale sind eben nicht weniger unlogisch und irrational als die Menschenschicksale. Wenigstens scheint es uns so. Sie folgen einem dunklen, eingeborenen Gesetz, das niemand kennt. Wie Bücher entstehen, weiß kein Mensch, und ihre Schöpfer am allerwenigsten. Sie führen ein seltsames, widerspruchsvolles Leben durch die Jahrhunderte, worauf Gunst und Ungunst ohne Gerechtigkeit verteilt zu sein scheinen. Wir sehen Schriftsteller, die sich jahrelang mit einem Problem oder einem Gedicht abmühen, ohne dass die Welt sie beachtet. Sie verzweifeln und halten ihr Lebenswerk für nichtig. Da erscheint plötzlich in irgendeinem Winkel ihres Geistes ein Gedanke, dem sie nie besonderen Wert beigelegt hatten. Und dieser eine kleine Gedanke wird leuchtend und geht durch die Jahrhunderte. Solche posthume Unsterblichkeiten, die erst nach dem Tode ihres Schöpfers das Licht der Welt erblicken, sind nicht die schlechtesten. Lichtenberg sah in seiner Unfähigkeit zu Ende zu kommen einen Fehler. Der Prokrastineur, der Aufschieber, ein Thema zu einem Lustspiel, das wäre etwas für mich zu bearbeiten. Aufschieben war mein größter Fehler, von jeher. Zitat Ende. Die Nachwelt wird jedoch eher geneigt sein, das, was ihm als Mangel an Energie erschien, als ein Zeichen höchster geistiger Potenz anzusehen. Gerade die ungeheure Fülle und Lebendigkeit, mit der ihm immer neue Impressionen und Beobachtungen zuflossen, verhinderte ihn am Abschluss. Er mochte ahnen, dass für einen Geist von so grenzenloser Aufnahmefähigkeit, wie er es war, eine willkürliche Abgrenzung des Stoffes eine Art Verrat an sich selbst gewesen wäre. Hier stand ein unendlicher Geist der unendlichen Natur gegenüber und begnügte sich damit, sie in ihrem Reichtum in sich einströmen zu lassen. Es ist kein Zufall, dass so viele Schriftsteller ihr Bestes zuletzt oder auch oft gar nicht erscheinen lassen. Sie haben es zu lieb dazu, glauben immer, sie müssten es noch besser können, wollen es vollkommen sehen. Könnte ich das alles, sagt Lichtenberg, was ich zusammengedacht habe, so sagen, wie es in mir ist, nicht getrennt, so würde es gewiss den Beifall der Welt erhalten. Wenn ich doch Kanäle in meinem Kopfe ziehen könnte, um den inländischen Handel zwischen meinem Gedankenvorrate zu befördern. Aber das konnte er nicht. Er konnte alles nur so sagen, wie es in ihm war, und vermochte eben darum nicht, Getrenntes ungetrennt zu empfinden und künstliche Kanäle zwischen Gedanken herzustellen, die nicht von Natur aus verbunden waren. Er konnte die Dinge nur so denken, wie sie in seinem Kopfe lagen.